sage vielleicht einfach mal herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung zur EU-Kommission. Wir hören gleich einen Vortrag zu der Frage, wie viel zählt meine Stimme gerade in Bezug auf die Europäische Kommission und den Kommissionspräsidenten. Dazu wird Mathieu jetzt gleich einen Vortrag halten. Okay. Vielleicht einfach anders. Ja, dankeschön. Gut, ja, schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich habe einen kurzen Vortrag vorbereitet. Den habe ich folgendermaßen gegliedert. Zuerst möchte ich kurz die Europäische Kommission einfach vorstellen. Also was ist die Europäische Kommission, wo kommt sie her? Die setzt sich zusammen, damit wir nachher alle auf einem Level sind bei der Diskussion. Zweitens geht es mir um die Problematik der demokratischen Legitimation. Und drittens und abschließend werde ich etwas dazu sagen, wie Bürger Einfluss auf die Kommission nehmen können und eventuell auf die Wahl des Kommissionspräsidenten. Zum Einstieg, was ist die Europäische Kommission? Die Europäische Kommission ist eines der Hauptorgane der Europäischen Union und kann als typisches Beispiel für eine supranationale Institution gelten. Das heißt, die Kommission kann sich über den Willen der Mitgliedstaaten bzw. Nationalstaaten hinwegsetzen und die Entscheidungsträger in der Kommission sind formal keine Vertreter der Mitgliedstaaten, sondern ihre Aufgabe besteht darin, die Interessen der Gemeinschaft zu vertreten. Schon die Vorgängerin der Kommission, die Hohe Behörde der 1951 geschaffenen Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die EGKS, war supranational ausgerichtet und verfügte über wesentliche Entscheidungsrechte. Laut dem EGKS-Vertrag konnte sie ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit im allgemeinen Interesse der Gemeinschaft ausüben. Die Entscheidungen der Behörde waren in allen Mitgliedstaaten direkt wirksam und bindend. Das war, wie gesagt, 1951. 1957 folgte mit den römischen Verträgen die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, also im Prinzip das, was wir heute als EU bezeichnen. Die Rolle der Hohen Behörde übernimmt in der EWG die Kommission, mit dem Unterschied, dass die Hohe Behörde wirklich nur einen Zuständigkeitsbereich hatte, nämlich Kohle und Stahl, während die Kommission eben für alles zuständig war und ist, was mit der Wirtschaftsgemeinschaft zu tun hat. Interessanterweise konnte sich die Kommission in den ersten Jahrzehnten der Gemeinschaft trotzdem kaum profilieren, weil sie nämlich durch den großen Einfluss des Ministerrates geschwächt wurde. Im Ministerrat sitzen die Vertreter der Mitgliedstaaten. Das lässt sich historisch gut erklären. Als die EGKS Anfang der 50er Jahre gegründet wurde, lag der Zweite Weltkrieg noch nicht lange zurück. Die Nationalstaaten waren diskreditiert und es bestand ein großes Interesse daran, etwas Neues und Besseres zu schaffen, also auch ein Interesse bei den Eliten. Und im Laufe der 50er, 60er Jahre haben die Nationalstaaten wieder an Selbstbewusstsein gewonnen und die Regierungen waren nicht mehr uneingeschränkt bereit, sich einer anderen Behörde unterzuordnen. Das änderte sich erst in den 80er Jahren. Deutschland und Frankreich waren gemeinsam daran interessiert, die europäische Integration voranzutreiben. Jacques Delors war damals Kommissionspräsident und sein Ziel war es, der Kommission eine Vorreiterrolle bei der Gestaltung der europäischen Integration zu geben, was ja auch funktioniert hat. Soweit zur Vorgeschichte. Ich möchte jetzt die Bedeutung der Kommission anhand von drei Begriffen erläutern, die hier auch in der Wand stehen. Also erstens ist die Kommission Hüterin der Verträge und überwacht die Umsetzung des Unionsrechts. Zweitens fungiert sie als Exekutive der Union und führt als solche die Rechtsakte und den Haushalt der EU aus. Und sie ist drittens der Motor der Integration, weil sie das alleinige Initiativrecht für die europäische Gesetzgebung besitzt. Zu den Kommissaren. Die Kommission zählt aktuell 28 Mitglieder, das entspricht der Anzahl der Mitgliedstaaten. Die Kommissare sind zur vollen Unabhängigkeit gegenüber den Mitgliedstaaten verpflichtet und werden, ich zitiere aus den Verträgen, aufgrund ihrer allgemeinen Befähigung und ihres Einsatzes für Europa ausgewählt. Das heißt, formal entsendet eine Regierung nicht einen Kommissionskandidaten, weil sie jetzt meint, dass der sich unbedingt um Energiepolitik kümmern soll, sondern sie sollte nachweisen, das ist einer, der hat sich für Europa eingesetzt und soll deshalb in die Europäische Kommission. Das Kollegium der 28 schließt den Präsidenten, derzeit noch Herrn Barroso, und die Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik, derzeit Frau Ashton, ein. Der Kommissionspräsident bestimmt die Leitlinien der Kommission, er weist jedem der übrigen Kommissare ein bestimmtes Politikfeld zu und er kann sie auch entlassen. Die Kommission ist als Kollegium dem Europäischen Parlament verantwortlich und auf 5 Jahre gewählt. Durch den Lissabon-Vertrag hat sich für die Kommission einiges geändert. Sie hat jetzt mehr Kompetenzen als zuvor. Im Gegenzug soll sie aber auch eine höhere demokratische Legitimation erhalten. Guten Abend. Das Wahlverfahren ist mehrstufig. Die im Europäischen Rat versammelten Staats- und Regierungschefs schlagen einen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten vor, wobei ab 2014, also ab diesem Jahr, das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament zu berücksichtigen ist. Das besagt Artikel 17 in den europäischen Verträgen. Das kann man so interpretieren, dass der Präsident Mitglied einer bei der Europawahl erfolgreichen Fraktion sein soll. Mehrere europäische Fraktionen sind, wie wir gesehen haben, im Wahlkampf allerdings noch einen Schritt weiter gegangen und sie haben aus dem Artikel 17 ein Vorschlagsrecht abgeleitet und sind mit einem Spitzenkandidaten auf das Amt des Kommissionspräsidenten in die Europawahl gegangen. Damit verbunden war das Versprechen an die Wähler, sie könnten durch ihre Stimme für die Parlamentswahl über die Besetzung der Kommission mitentscheiden. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Wie geht es dann weiter? Der designierte Präsident muss vom Europäischen Parlament bestätigt werden. Im Anschluss entscheidet der Europäische Rat im Einvernehmen mit dem Kommissionspräsidenten über die Besetzung der übrigen derzeit 27 Kommissionsposten. Als Kollegium und nicht einzeln müssen die Kommissare vom Parlament abschließend in ihrem Amt bestätigt werden. Das Parlament kann also einzelne Kommissionskandidaten vom Kommissionspräsidenten abgesehen nicht direkt ablehnen. Es kann nur Druck ausüben, indem es droht, alle abzulehnen, wenn es mit einzelnen Kandidaten nicht einverstanden ist. Das ist dem Parlament Ende 2010 bei der Wahl der zweiten Kommission Barroso übrigens auch gelungen. Das Parlament war damals der Meinung, dass die nominierte Kommissarin für humanitäre Hilfe für ihr Ressort nicht geeignet ist. Und in diesem Fall musste Bulgarien eine andere Kandidatin vorschlagen. Auch die jetzige Kommissarin für die digitale Agenda, Nelly Kroes, stand anfangs in der Kritik und musste sozusagen nachsitzen, wurde dann ein zweites Mal vorgeladen, musste sich vor dem Europäischen Parlament rechtfertigen, warum sie geeignet ist, dieses Amt auszuüben. Ja, bevor wir in die Diskussion über das aktuelle Wahlverfahren der Kommission einsteigen, möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen und ein paar Überlegungen über demokratische Legitimation in der Europäischen Union anstellen. Bei der häufig auftretenden Kritik an der demokratischen Legitimation der EU spielt die Kritik an der Kommission ja eine wichtige Rolle, denn tatsächlich handelt es sich bei der Kommission um ein führendes Exekutivorgan, was in der modernen rechtsstaatlichen Tradition Europas nahelegt, dass ihr Präsident entweder direkt gewählt wird, wie der französische Präsident, oder dass er durch eine repräsentative Legislative gewählt wird, wie die deutsche Bundeskanzlerin. Der Kommissionspräsident und das ihm unterstellte Kollegium werden jedoch in erster Linie indirekt über die Regierungen der Mitgliedstaaten legitimiert. Das Europäische Parlament, das teilweise selbst schon Schwierigkeiten hat, die Öffentlichkeit von seiner Legitimität zu überzeugen, wird im Wesentlichen auf eine beratende Funktion reduziert. Und für diese Problematik möchte ich an dieser Stelle 2 Erklärungsansätze formulieren. Erstens, das unklare Verständnis vom europäischen Souverän. Die Europäische Gemeinschaft ist, zumindest in ihren Ursprüngen, eben kein Zusammenschluss von Bürgern, sondern eine Gemeinschaft von Staaten. Davon ausgehend ließe sich also argumentieren, dass der Souverän der Europäischen Gemeinschaft die Mitgliedstaaten sind, sodass diese Staaten und den Regierungen, die sie vertreten, das Wahlrecht zukommen muss und eben nicht den Bürgern. In diesem Zusammenhang ist es auch auffällig, dass das institutionelle Leitbild, das vor allem am Anfang der europäischen Integration vorherrschte, eigentlich gar kein Parlament vorsah. Zentrale Akteure waren stattdessen supranationale Organe, wie die Hohe Behörde in der EGKS oder dann später die Europäische Kommission. Die waren zuständig für die Ausführung und Entscheidung über technische Fragen. Und auf der anderen Seite nationale Eliten bzw. Vertreter der Staaten, die waren dann zuständig für die Legitimation und für Grundsatzentscheidungen. In der EGKS ebenso wie in der EWG existierte zwar eine gemeinsame Versammlung bzw. ein Parlament, es hatte aber nur sehr begrenzte Kompetenzen, wie das Recht, Anfragen an die Exekutive zu stellen. Zweitens, war das Exekutivorgan des europäischen Integrationsprojekts, also zuerst die Hohe Behörde, später die Kommission, von Anfang an als eine technokratische Institution konzipiert. Das heißt, nach ihrem Selbstverständnis trifft sie keine politischen Entscheidungen, richtet sich also nicht nach dem, was gewünscht ist, sondern neutrale Entscheidungen für das Allgemeinwohl. Das heißt, also nach dem Selbstverständnis der Kommission richtet sie sich einfach nach dem, was getan werden muss, ja, Sachzwänge. Und für die Vordenker der Kommission war es deshalb völlig legitim, dieser Institution einen hohen Grad der Unabhängigkeit zu verleihen, ganz gleich, ob jetzt die Mitgliedstaaten oder die Bürger als der Souverän betrachtet werden und ungeachtet dessen, ob ein europäisches Parlament oder nationale Institutionen den Willen des Souveräns repräsentieren. Eine Legitimation durch den Souverän ist aus dieser Sicht einfach nicht nötig, weil sich die Kommission durch ihre Expertise und eben durch das Output legitimiert. Ich verweise an dieser Stelle noch einmal auf die EGKS. Das Konzept der EGKS beruhte ja darauf, Schlüsselressourcen wie Kohle und Stahl dem unmittelbaren Zugriff der nationalen Regierungen zu entziehen. Das heißt, es ging am Anfang der europäischen Integration darum, eine Organisation zu formen, die zwar sektoral begrenzt war, aber innerhalb dieses Sektors über eigene, großmögliche Hoheitsrechte verfügt und darum einen staatsähnlichen Charakter hatte. Übrigens war das Wahlverfahren für die neuen Mitglieder der Hohen Behörde so geregelt, dass ein Mitglied von der Hohen Behörde selbst bestimmt wurde. Das heißt, die Mitgliedstaaten haben 8 ausgewählt und die haben dann eigenständig einen 9. Auch Vorsitzenden der Hohen Behörde ausgewählt. Dahinter steht der Gedanke, dass es erstens möglich ist, eine dem Allgemeinwohl verpflichtete Institution zu schaffen, die keiner unmittelbaren Kontrolle durch den Souverän bedarf, und zweitens, dass das herkömmliche Demokratiemodell an einem schwerwiegenden Effizienzdefizit leide. Während in der Frühphase der europäischen Integration vor allem befürchtet wurde, dass der Nationalismus den Integrationsfortschritt bremsen könnte, setzte sich in den folgenden Jahrzehnten die Überzeugung durch, dass Parlamente und Regierungen durch Eigeninteressen und Partikularinteressen der Wähler davon abgehalten würden, eine langfristig orientierte und vernünftige Politik zu betreiben. Es bedürfe deshalb unabhängiger Experten, die in der Lage sind, einen politisch neutralen und dem Allgemeinwohl verpflichteten Standpunkt einzunehmen. Ein solches Konzept der Expertokratie, wofür ja heute die Kommission und auch die Europäische Zentralbank stehen wie kaum eine andere Institution, lässt sich ideengeschichtlich bis zu Platons Idealstaat zurückverfolgen. Platon befürchtete, dass die politischen Forderungen der Bürger nicht vom vernünftigen Teil der Seele bestimmt würden. Und konsequenterweise darf der Staat sich nicht nach den Wünschen der Bürger richten, sondern muss von einer tendenziell sehr kleinen Personengruppe geleitet werden, die sich als Experten für die allgemeine Sache ausgezeichnet haben. Diese elitäre Konzeption findet sich auch bei anderen und neuzeitlichen Denkern, also zum Beispiel bei Friedrich Hayek. Problematisch ist bei solchen Konzepten, dass sie oft keine klare Auskunft darüber geben, wie das Allgemeinwohl exakt zu definieren ist, und vor allem, dass sie autoritäre Systeme legitimieren. Zum Abschluss möchte ich noch etwas dazu sagen, wie Bürger Einfluss auf das Wahlverfahren der Kommission nehmen können. Oder vielleicht auch nicht. Ein einfacher Blick auf den Wortlaut der Verträge legt nämlich nahe, dass keine klare Grundlage für eine Bestimmung des Kommissionspräsidenten durch das Europäische Parlament besteht. Unter diesem Gesichtspunkt gestaltet sich eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof schwierig. Grundsätzlich ist es möglich, dass EU-Organe ebenso wie natürliche und juristische Personen vor dem EuGH Klage erheben. Naturgemäß käme hier der noch geschäftsführenden Kommission als Hüterin der Verträge zu, den EuGH anzurufen, weil die Mitgliedstaaten ihrer vertraglichen Verpflichtungen bei der Auswahl des Kommissionspräsidenten nicht nachkommen. Ein Verfahren durch die Kommission ist durch die Verträge ausdrücklich vorgesehen. Dem EuGH käme es dann zu, über die Auslegung der Verträge zu entscheiden. Natürliche und juristische Personen können allerdings nur klagen, wenn sie unmittelbar und individuell betroffen sind, was in diesem Fall wahrscheinlich schwer nachzuweisen ist. Denkbar wäre allerdings, dass natürliche Personen, also Bürger, mittels einer europäischen Bürgerinitiative oder einer Petition die Kommission bzw. das Europäische Parlament dazu auffordern, den EuGH anzurufen. Dabei ist aber zu bedenken, dass jede Institution nur im Rahmen ihrer Befugnisse handeln kann. Da die Kommission und das Parlament keine Vertragsänderungen herbeiführen können, das bleibt nämlich den Mitgliedstaaten als sogenannten Herren der Verträge überlassen, können europäische Bürgerinitiativen und Petitionen eine Vertragsänderung also auch nicht einfordern. So, das war mein Vortrag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.